kurze Haare, sieht aus wie aus einem amerikanischen Gefängnisfilm, so wie Gefängnis natürlich nie ist. Also sehr smart. Doch, was machst du denn heute Abend noch? Weißes T-Shirt drunter, richtig schick, doch, muss ich sagen. War auch ein bisschen im Solarium, glaube ich. Ist ein bisschen gebräunt und so weiter. Die Sendung heute fängt übrigens ein bisschen vor 10 an, weil ich nicht genug Musik habe, um das jetzt bis 10 genau voll zu machen. Und außerdem ziehe ich sonst immer über 10 rüber und das ist unfair. Und deswegen höre ich früher auf heute, damit der hochgeschätzte Kollege Kuttner früher anfangen kann. Ich habe übrigens eine Menge Hasspost von euch bekommen, von Leuten, die wirklich geglaubt haben, nach unserem letzten wöchigen Gespräch, dass ich zum ersten Mal im Osten war mit dem hochgeschätzten Kollegen Kuttner. Ihr müsst nicht alles glauben, was man im Radio sagt. Ich war das zweite Mal im Osten und jetzt ist wieder bahnfrei für neue Post. Ich bin Johnny, ciao. Das ist ein ganz böser, böser, böser Ben. Der Typ ist voll korrekt, ja, aus Wasser macht er Sekt und aus Kutter macht er Kaviar. Sein Herz ist ein Bunker und da schließt er euch alle mit ein. Ihr scheint kleine Arschkriecher zu sein. Yes, sir. Yes, sir. Ich bin zum Lieben geboren und das schließt sogar euch mit ein. Remember. Johnny ist noch nicht 10. Musst nicht denken, dass ich hier deine Sendung voll mache. Du bist ja, noch. Ich mache ja sonst deine mal voll jetzt eine halbe Stunde. Der Blue Moon, 2,5 Stunden mit Jürgen Kuttner. Im Nachhinein gilt nicht. Ich hab noch unheimlich viel Zeug. Jetzt könnte bestimmt noch mindestens 15 Minuten machen. Da stimmt was nicht bei dem Song, den ich gerade für dich noch zum Schluss gespielt habe. Der haben die sich versungen. Rod ist natürlich Quatsch, muss natürlich heißen. Kut loves you. Also ist so eine Koseform von. Deine Sendung ist zu Ende, Johnny. Danke. Tschüss. Jetzt bin ich dran. Echt? Wolltest du nicht noch irgendwelche Termine durchsagen? Ja, ich wollte noch sagen, dass ich hab ein kleines Problem. Dadurch, dass nämlich die

Puppets. Damit ist es 4:1. Der Sprechfunk ist zu Ende. Ich verabschiede mich. Nächste Woche gibt's wieder eine Sendung. Können wir uns gemeinsam Schubert anhören. Tschüss. Das war schon wieder eine wirklich wunderbare Sendung mit Kuttner. Seine Haare hat er in Protest gegen irgendwas abgeschnitten. Ich weiß wirklich nicht, warum. Ich habe mal gehört, dass er sich nächste Woche beschneiden lässt. Also warum, das weiß ich auch nicht. Aber es ist so. Und da Kuttner keine Hendrix-Lieder gespielt hat heute Abend, spiele ich dann auch eine. Ach ja, ihr hört... We'll be right back. Night Flight. Mit den Inselaffen.